Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte, von Radio Korax und vom FSK, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. In dieser letzten Sendung im Jahr 2014 wird es diesmal eher ruhige Töne geben, trotzdem nicht weniger anspruchsvoll. Ich sende heute zwei besondere Fundstücke, nämlich die Mitschnitte von zwei Konzerten, die ich auch hier in dieser Sendung angekündigt habe. Zwei Konzerte, nämlich einmal einige Songs von Tim Völker und zum anderen einige Songs von Radio Magnetophon. Tim Völker ist der Name des Frontmanns der Hallenser Punkband 206, eine melancholische und wütende Punkband. Tim Völker macht aber hin und wieder auch Soloauftritte und hat auch ein Soloalbum herausgebracht, das den rätselhaften Titel Welkmänner trägt. Am 11.11. dieses Jahres ist Tim Völker im Erfurter Plattenladen Woodstock aufgetreten und hat dort einige seiner Songs gespielt. Radio Frei war beim Konzert vor Ort und hat die Lieder von Tim Völker dankenswerterweise aufgenommen. Ihr hört also nun Tim Völker live vom 11.11.2014 in Erfurt. Hallo, ich bin Tim Völker. Schön, dass ihr da seid. Der nächste Song ist von meiner Band 206 und heißt Hallo Hölle. Yeah. Hallo Hölle, das hier ist die Stadt der Sünde. Ich kam aus dem Schatten, um das Dunkle zu vertreiben. Hallo Hölle, es hat mich zu viel Mühe gekostet. Es hat mich immer angekotzt, denn am Ende war das Dunkle immer an allem schuld. Hallo, Hölle, mach das Licht an, hier gibt's nichts zu sehen. Mach das Licht aus, du kannst jetzt gehen. Mach das Licht an, es wird kalt, weil ich schwitze. Ich bin wohl dagegen, die ungewaschene Hand so geschüttelt wie gedacht. leicht davon, ins leichte Leben, Eisenmangel, Tradition. Mit den Benzinen auf der Flugroute zum Sinn, angenehm. Die letzten Wesen halten sich im Kühlraum auf. Und wenn's Probleme gibt, lass ich sie nicht mehr raus. 39.000 Thermometer, sie fallen ganz genau. Das leichte Leben. Zwei in der Schläfe und drei auf dem Arm. Mehr als 20 am kaputten Fahrrad, 50 auf den Platten. Und denen viermal so viel, weil immer wenn alles okay scheint, gibt es wieder eine reingedrückt. Immer wenn alles okay scheint, gibt es wieder eine reingedrückt. Du denkst, du bist dumm, wenn so. Und dann ist alles wieder weg. Und nur so dreht sich's weiter. Kratz im Zug mit Zorn. Kratz im Zug mit Zorn. Die hübschen Boys auf der Straße haben sich alle dieselben Haare, Nasen und Ärschel machen lassen. Bushido, I love you. Gegrinselt auf Plakaten, geschrieben von Naiven. Zaufrischen Mädchen und ich schiebe fast schon neidisch auf den Rucksack vor mir. Bei uns in einem Adler steht, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Verfick nochmal, nein, das ist mein Land. Geschichte zwischen meinen Zähnen. Lasse die Softkanten dann doch in der Tasche, habe durchgeladen. Wenigstens was, worauf ich mich verlassen kann. Gibt's sowas denn? Jemanden auf den ich mich verlassen kann, verlassen zwischen allen. Hände schütteln, Schulter klopfen, vorwärts schütteln, mal verschrecken, schiebe Kette von der Seite. Operiertes Einheitsdenken. Und du denkst, du bist on the top. Da ist alles wieder weg. Aber auch alles wieder offen. Und nur so dreht sich's weiter. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Kratz den Zug mit Zorn. Trust it to the top. Trust it to the top. Hier komme ich mit sauberen Schuhen. Ich mache einen Witz über den Blues. Das Missgeschick trägt ein Gesicht. Augen brennen, macht doch nichts. Kinder heulen, tiefe Matsch. Hol sie raus, mach sie satt. Schaff den Staub vom Leben ab und tanz mit deinem. Der Mann da macht aus Schaufeln Kreuze. Er und sein Hund saufen und säuen. Hier komme ich mit sauberen Schuhen und mache einen Witz goldenen Rahmen. Da bin ich und da bist du. Wir küssen und schweben und bleiben in Schuhen. Mein Herz dies und dein Herz das. Köpfe schütteln, Adelass. Hier komme ich mit sauberen Schuhen. Den Regen, es gibt viel zu tun. Wir können wieder reden nach meinem nächsten Selbstversuch. Ich hol was bei der Post ab, dann tausch ich's wieder um. Wofür ich's mir gedacht hab, fehlt mir noch der Mut. Ganz genau, ganz genau, die ganze Welt wird umgetauscht. Ganz genau, die ganze Welt wird umgetauscht. Ganz genau, die ganze Welt wird umgetauscht. Ich sitz auf meinem Leben, es ist aus Klebeband gebaut. Ich werde mich benehmen, nur noch der Pharma-Welt vertrauen. Und dann setz ich weiße Segel. Faschopack, ahoi! Ich baue eine Bombe und sie werden nichts mehr bereuen. Ganz genau, die ganze Welt wird neu gebaut. Ganz genau, die ganze Welt wird neu gebaut. Ganz genau, die ganze Welt wird neu gebaut. Thank you. ganz genau. Die ganze Welt wird neu gebaut. Ganz genau, ganz genau. Die ganze Welt wird neu gebaut. Keine Sonne, keine Cola, nur eine schwarze Brille. Ich warte auf die Stille, ich bin wach. Das Telefon klingelt, ich nehme es ab. Ich hab schon geschlafen und ich werde nur noch schlafen. Ohne Sonne, ohne Cola und im deutschen Mond. Sagst kein Wort über Medikamente und Menschen, die sie nehmen. Manche wollen leben und manche wollen einfach gehen. Und du bist irgendwo dazwischen, bist ziemlich froh und fühlst dich beschissen. Seit gestern ist hart und feucht zugleich, so wie du es magst, immer auf der Jagd. Keine Sonne, keine Cola. Sonne, keine Cola, weiß ich nichts anderes los. Das ist an manchen Tagen ohne Donner diese Tage. Ich bin zitternd auf der Erde und stelle keine Fragen. Russische Maschinen, ich initiiere die Turbinen. Und der deutsche Mond ist so ungewohnt. Und das ist kein Lied über Medikamente und Menschen, die sie nehmen. Manche wollen leben und manche wollen einfach gehen. Und du bist irgendwo dazwischen, bist ziemlich froh und fühlst dich beschissen. Zeit, das ist hart und feucht zugleich, so wie du es machst, immer auf der Art. Keine Sonne, keine Cola. Keine Sonne, keine Cola. Keine Sonne, keine Cola. Keine Sonne, keine Cola. Fahren bis zum Rand. Bitte klau mir den Hauptgewinn, den blauen Mund, das Gold zum Mond. Gold wird grau mit blauer Esel, hier ist keine Stelle frei. Nächste Woche im blauen Diesel, nein. Der Song hieß Goldhormon und ist auch ein Song. Klicken und Klacken, 23 Jahre Republik der Heiserkeit. Was kommt danach, was kommt daran, wenn nichts mehr übrig bleibt? Als ein Farbriss in der Wand, gibt mir hier jemand etwas ab vom Verstand oder dem Stück, das am tiefsten in uns sitzt. Verbogene Hüften in der Erde verborgen und wir lenken Richtung Zukunft oder werden nur geworfen. Republik der Heiserkeit, winken und lachen. Republik der Heiserkeit, winken und lachen. Spielst den Leuten vor, in der Bar, ja. im Supermarkt. Die Jungs, die stehen dabei, Wodka, Milch und fühlen sich stark. Dich juckt es nicht, die Krankenkasse zahlt die sowieso. Ein neues Gesicht, wenn es soweit kommt. Hinterlasse nur den Restbetrag im Ticketautomat. Am Mittag kommt die Dröhnung mit der Muttermilch in Wühlung. Ich kau an der Gardine, um ein Stück Stille zu verdauen. 19 Uhr, Dämonenzeit, sich hören lang, Schlageschrei, Eisendinosaurier aus der Vergangenheit, die Phasen durch meinen Kopf. Und der Krater trägt die Krallen scharf, ich bin hier ohne Hass, ein Krater in Sibirien, da fahr ich hin. Die Sonne bringt mit dem nächsten Tag das neue Jahr, ich hab nichts gesagt, hinterlasse nur den Restbetrag im Ticketautomat. Don't say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I love all of needed love. So did the tales coming in. The shrieking of nothing is killing just Jeff Gilts and synthesis, and I ain't got no money and I ain't got no hair. I'm hoping to keep, but the planet is glowing. Ashes to ashes, fun to funky. We know Major Tom's a junkie, hanging on heaven's high. Hitting an all-time low. Time and again I tell myself, please stay clean tonight. But the little wheels are following me. Oh no, not again. I've been stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I've never done bad things. I've never done good things. I never did anything out of the blue. Jemand kommt zu dir und schmeißt dich weg. Jemand kommt zu dir und bricht dein Herz. Jemand kommt und tritt dein Fahrrad ganz kaputt. Und du fragst dich wirklich noch warum. Ich meine, Selbstschussanlagen hat jeder im Hotelbahnkeller. Und Ian Curtis ist auch nicht besser. Immer schneller Richtung Abgrund. Unsere schwarz angemalte Welt gefällt uns gut. Und du mittendrin, ohne Krawatte, aber manchmal mit Hut. Entweder gucken sie dich an oder komplett weg. Und du hast diese Leidenschaft, die immer wieder Leidenschaft. Du stehst immer so nah wie möglich an der Bar. Du fühlst dich schon ganz schwach und blutest, weil du selbst an der Haut gezogen hast. Immer diese Leidenschaft, die immer wieder Leidenschaft. immer diese Leidenschaft, die immer wieder Leidenschaft. Immer diese Leidenschaft, die immer wieder Leidenschaft. Immer diese Leidenschaft, die immer wieder Leidenschaft. Und du stehst immer so nah. Herzlichen Dank, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, dann mit Band wahrscheinlich. Vielen Dank. Ihr hörtet das Live-Set. Ihr hörtet das Live-Set des Sängers Tim Völker, das dieser am 11.11.2014 im Woodstock in Erfurt zum Besten gegeben hat. Wenn ihr mehr von dieser Stimme hören wollt, dann findet ihr einige seiner Aufnahmen unter 206music.bandcamp.com. 206 geschrieben als Zahl, 206music.bandcamp.com. Am 2. Dezember fand hier in Weimar im Laden in der Trierer Straße 5 ein Konzert statt, bei dem unter anderem der Erfurter Liedermacher Radio Magnetophon aufgetreten ist, und ich habe dieses Konzert aufgenommen, das ich euch nun nicht vorenthalten möchte. Stell dich quer, alle Stimmen dieser Welt, gegen jedes Ungefähr. Jede Zeile ist ein Witz, wer nicht lacht, wird hinterher auf dem Pausenhof vertrimmt. Ab heute gibt es kein Morgen mehr. Jedes Zeichen ein Verrat, jedes Zögern ein Applaus aller Herzen dieser Welt aus der puren Angst heraus. Jede Geste ist ein Wort, und wer es hört, Entschuldigung, jede Geste ist ein Wort, und wer es hört, dem fällt nicht auf, dass unsere Namen Lügen sind. Gib dich auf, ich tu es auch. Alles, alles, alles ist erlaubt. Alles, alles, alles ist erlaubt. Heute wird alles, was nicht fest ist, umgehauen und geklaut. Umgehauen und geklaut. ist erlaubt. Alles, alles, alles ist erlaubt. Vielen lieben Dank. Das mit der Gitarre stimmen, das wird aus verschiedenen Gründen heute nichts. Deshalb lasse ich das, glaube ich, ganz. Alles muss Leichtsinn sein. Alles muss Irrwitz streuen. Jedes Glas in deiner Hand, jedes Band in deinem Haar, jedes Wort aus deinem Mund, du darfst nichts, nichts, nichts bereuen. Jeder Schatten, den du wirfst, jeder Kampf, den du verlierst, jeder Kuss auf deinen Mund, du darfst nichts, nichts, nichts verzeihen. Alles muss Leichtsinn sein. Alles muss Irrwitz streuen. Alles muss sich selbst von vornherein verhindern. Winterkinder aller Länder, ihr müsst euch von nichts befreien. Alle Schönheit dieser Welt darf nur der Finsternis gefallen. Unter uns ist ein Verräter und mein Herz schlägt ihm allein. Alles muss Leichtsinn sein. Alles muss Irrwitz streuen. Suchen, was ich so alles spielen wollte. Das ist ja nicht. Liegt hier irgendwo ein Ratschlagflyer rum? Vielen lieben Dank. Ich bin Frank. Ja. Und in der fünften Dimension, es ist wahr, Wir sind weich und wunderbar. Guten Tag, ist alles klar? Es ist wahr, es ist wahr. Wir sind weich und wunderbar. Guten Tag, frohes neues Jahr. Schön. Ich mache jetzt was, das würde ich in Erfurt nicht machen. Ich spiele ein Liebeslied. Vielleicht, vielleicht spielst du Volleyball. Trägst jeden Tag die Jacke deines Sportvereins und am Wochenende hast du ein wichtiges Turnier. Und weil du mich gut leiden kannst, lädst du mich dazu ein. Ich überleg es mir und vielleicht komm ich ja. Sing mit euch das Titellied von Mila Superstar. Und das geht immer, immer am Ball. Sie schafft es immer wieder, immer, immer am Ball. Sie ist ein Überflieger, immer, immer am Ball. Sie schafft es immer wieder, sie. Immer, immer am Ball. Immer, immer am Ball. Immer, immer am Ball. Dankeschön. Was haben wir denn noch? Probieren wir es mal. Das so gut. Deine Augen sind so weit, als hättest du Angst, was zu verpassen. Dein Gesicht sieht aus, als hättest du es heute zu Hause gelassen. Deine Hände sind so kalt, als hättest du einen Toten angefasst. Schön, wenn jemand das noch macht. Stehst du wie der Storch und zählst die Schritte, die es bräuchte. Von auf dem Schlauch nach runter, wieder rauf, falls nichts so läuft. Du wolltest, du wärst ein Hund, ein Held mit Bell und Biss. Du stellst dich quer, deine Stimme bleibt ein Kompromiss. Aus Hände weg und hoch aus her. Trotzdem danke. sah das Ende dieser Welt, es war ein Glitzern, es war ein Glänzen, ein Blinzeln in der Nacht. Und über allem lag ein funkelndes Verlangen nach einer Trunkenheit, aus der man nie erwacht. Ich stand im Randbezirk der Stadt, du hattest dich mir anvertraut. Ich schaute um mich und erschrak, ich wagte nicht, mich zu bewegen. Alles drehte sich um mich und nichts geschah. Ich wusste nicht, wie weit ich seither gegangen war. Ich sah das Ende dieser Welt, es war ein Glitzern, es war ein Glänzen, ein Blinzeln in der Nacht. Und über allem lag ein funkelndes Verlangen nach einer Trunkenheit, aus der man nie erwacht. Ich stand im Randbezirk der Stadt, du hattest dich hierher verirrt. Es wird schon hell, hast du gesagt, ich wagte nicht, dich anzusehen. Deine Hand war nur der Wind in meinem Haar. Ich wusste nicht, wie weit ich seither gegangen war. Ich sah das Ende dieser Welt, es war ein Glitzern, es war ein Glänzen, ein Blinzeln in der Nacht. Und über allem lag ein funkelndes Verlangen nach einer Trunkenheit, aus der man nie erwacht. Ich sah das Ende dieser Welt. Ich sah das Ende dieser Welt. Ich sah das Ende dieser Welt. Dein Schatten und weist dir den Weg vorbei an Plattenbauten, zerstochen von Nissen, die Fesseln sind zerrissen, diese Küsse kosten nichts, du pflückst sie mit dem Klee. Aus dem Dunkeln tritt ein Schatten und weist dir den Weg vorbei an Plattenbauten, hinunter zum Steg. Und was du nicht benennen kannst, ist dir aus Zinn und Blei gegossen. Und wenn du auf die Straße gehst, versinkt dein ganzer Tag im Steckst du dich hinter den Bäumen in einem Wald nicht weit von zu Haus? Unter deinen Füßen knistert Laub, über deinem Kopf ziehen dunkle Wolken auf. Legalize it, don't criticize it, yeah. Aus gutem Gewissen erwacht, wenn die Nacht am tiefsten ist, dann ist der Tag gewesen. Quer durch die Apokryphen, ach, hast du dich gelesen? Diese Küsse kosten nichts, ich stehe am Rande der Allee. Aus dem Dunkeln tritt ein Schatten vorbei an Plattenbauten, das Lächeln auf den Lippen aus unkenntlich entstellt, noch ehe sich die Welt ein letztes Mal aus ihren Angeln in die Bahnen alter Zeiten hangeln kann, versinkt ein ganzer Tag im Schnee. und dann versteckst du dich hinter den Bäumen in einem Wald nicht weit von zu Haus. Unter deinen Füßen knistert Laub und über deinem Kopf ziehen dunkle Wolken auf. Wegen mir wird's reichen, wenn die andere Band will. You had a heart, could never be a world apart. Maybe in magazine, but you'll still be my star. Cause baby in the dark, you can see shiny cars. That's when you need me there, with you I'll always share. Because when sun shines we'll shine together. Told you I'll be here forever, but I'll always be your friend. Took an oath I must stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh. Under my umbrella, Ella, Ella, eh, eh, eh. Vielen Dank. Ihr hörtet den Auftritt von Radio Magnetophon vom 2.12.2014 im Laden in Weimar. Wenn ihr mehr von ihm hören möchtet, müsst ihr Augen und Ohren offen halten und schauen, wann er in nächster Zeit in der Gegend mal wieder einen Auftritt hat. Im Internet sind von ihm bisher keine Aufnahmen erschienen. Das war es auch schon für diese Sendung zum Jahresende. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine möglichst entspannte Weihnachtszeit und einen angenehmen Jahreswechsel. Bis zum nächsten Mal dann mit weiteren Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. So verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld.